Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Erst im September lief mit der Lebensgeschichte von Tom of Finland ein Film von Dome Karukoski. Morgen steht wieder ein Mann im Mittelpunkt. Kaffee mit Milch und Stress heißt der allerneueste Film des Finnen, der morgen in die deutschen Kinos kommt, obwohl er schon 4 Jahre alt ist. Anke Lewicke, wie kommt's? Ja, es ist doch eigentlich ganz schön, dass sich ein Verleih sagt, ah, Tom of Finland hat einen großen Erfolg und jetzt sollen doch einfach die Zuschauer und Zuschauerinnen in Deutschland diesen Regisseur weiter entdecken und zwar auf der großen Leinwand, eben nicht nur auf DVD und nicht nur Streamingdienst, sondern im schönen großen Kino. Gern genommen, nicht nur von finnischen Regisseuren, der alte Grantler. Was nervt denn hier? Wenn eine Frau dir was sagt, solltest du es nicht glauben. Du musst wissen, was sie will. Und wenn die Alte mal sagt, dass sie mehr mit dir reden möchte, was würdest du dann machen, Sohn? Ich rede. Quatsch, du bringst die Alte ins Schlafzimmer. Ist das alles? Geht's nur um Frauen? Nein, es geht nicht nur um Frauen. Das waren hier auch Vater und Sohn. Und es geht tatsächlich um einen alten Grantler, der irgendwo auf dem Land wohnt. Und seine Frau ist schon länger, liegt im Koma. Er besucht sie regelmäßig. Und jetzt muss er eben selbst operiert werden am Bein. Deshalb kommt der Sohn eben vorbei, weil er ihn mit in die große Stadt nach Helsinki nehmen will. Also es geht um den großen Generationskonflikt. Und da geht es dann auch schon viel um das Geschlecht. Schlechter Verhältnis, weil dieser alte Mann kann überhaupt nicht verstehen, dass sein Sohn so ein Waschlappen ist, dass er eigentlich zu Hause ist und die Frau arbeitet. Das passt alles nicht so in sein Bild. Und dieser Film hat dann schon so den pädagogischen Ansatz, ja, dass so die Generationen doch auch ein bisschen voneinander lernen können. Die Alten von dem Jungen und die Jungen von dem Alten. Aber es ist eine Komödie, keine Gesellschaftsanalyse. Ich würde nicht sagen, dass es eine Gesellschaftsanalyse ist. Es ist schon eine lakonische Komödie, das kann man schon sagen. Und eigentlich mag ich diesen Alten auch gar nicht immer zuhören. Das geht mir auch zu weit. Aber irgendwie ist der Film dann doch so schön gefilmt, dass man dranbleibt. Also man lernt diesen alten Mann dann auch auf einem Kartoffelacker kennen, wo er eine Schaufel in der Hand hat. Und die Kamera fährt so dann näher dran. Dann geht man mit ihm ins Haus und da hat sich seit 50 Jahren nichts geändert. Also man spürt so, der lebt noch in einer völlig anderen Zeit. Deshalb kommt man ihm dann auch näher, kann seine Sprüche auch so ein bisschen besser verstehen. Und wenn er dann in die große Stadt kommt mit seinem Holzfällerhemd, dann sieht er natürlich auch immer aus wie ein Fremdkörper. Also visuell wird da fast mehr erzählt als verbal. Wenn jetzt ein alter Film von ihm in die deutschen Kinos kommt, dann heißt das, der steht gar nicht mehr im Schatten von Kaurismäki? Ach, natürlich kann man diesen Regisseur jetzt nicht mit Kaurismäki vergleichen, aber das möchte er auch gar nicht, weil er visuell ganz anders arbeitet. Also bei Kaurismäki ist es ja schon so, dass er aus seinen gestrandeten Existenzen, die bettet er dann ja doch immer in Kinogeschichten ein. Die kriegen dann ein cooles Auto, haben ihre Musik, immer so super Frisuren. Also der Film ist eher schon ein klassisch konventionell erzählter Spielfilm, sehr solide gemacht. Er versucht sich so ein bisschen vielleicht an der kaurismäkischen Lakonie, das kriegt er nicht immer hin. Und das finde ich so ein bisschen schade, dass das alles, was man da von dem alten Mann hört als Lebensweisheiten, dass das dann doch nicht Aphorismen sind. Aber ich habe doch einiges gelernt, weil die Frau hat dann Geschäftsverhandlungen mit Russen und da kommt er mit und er kann von früher mit den Russen umgehen. Und das ist dann ganz interessant, dass man bei Geschäftsverhandlungen auf einmal mittendrin auf Kaninchenjagd geht. Das habe ich so noch nicht im Kino gesehen. Was Musik leisten kann, auch das ist längst ein sehr beliebtes Kinothema. Also, wie sieht's aus? Mögt ihr Musik? Sagt schon, mögt ihr Musik? Ich mag Geige. Ja, voll. Ja, eher Bass. Und wie steht's mit Klassik? Kennt ihr vielleicht irgendwelche Komponisten der Klassik? Ja. Ein kurzer Ausschnitt aus La Mélodie, der Klang von Paris. Anke Lewicke, wo siedelt Rachid Hami diesen Film an? In der Pariser Banlieue, und das ist ja ein Ort, den kennen wir doch schon aus vielen Filmen. Es gibt ja so ein eigenes Genre und das sind ja meistens sehr realistisch erzählte Filme, auch sehr dokumentarisch. Die versuchen einfach auch von den Jugendlichen dort die Perspektivlosigkeit auch zur filmischen Form zu machen. Das macht der Film gar nicht. Das ist auch ein sehr klassisch erzählter Film. Und zwar geht es um einen arbeitslosen Geigenspieler, der bekommt eben das Angebot, in der Banlieue eine Klasse zu unterrichten. geschickten neuen Schüler mit Geigenunterricht. Sie sollen dann am Ende eben bei einem großen Turnier mitmachen. Und das ist natürlich dann auch schon ganz schön erzählt, wie diese Schüler und Schülerinnen dann auf einmal eine Geige in der Hand haben, was sie damit alles anstellen. Und der Film hat dann auch was sehr Pädagogisches über den Umgang mit Musik. Lernen sie dann eben auch Gemeinschaftsgefühl und auch der Außenseiter wird integriert. Arnold, weil der kleine, dicke, pummelige Junge hat dann doch am meisten Talent. Also es ist alles sehr voraussehbar in diesem Film. Das heißt, solche Filme laufen eigentlich außerhalb auch ihrer Kritik, weil am Ende jeder Musik hilft Geschichte ein Happy End steht? Ja, das kann man schon so sagen. Und ich meine, der Film basiert ja auch wirklich auf wahren Begebenheiten. Also die Pariser Philharmonie macht das tatsächlich, dass sie eben in die Banlieue geht. Es gibt mittlerweile 9 Jugendorchester. Wir hatten ja auch hier in Berlin, Sam Rattle macht sowas ja auch. Und ich finde diese Projekte auch ganz gut. Ich finde, sie sollen dann auch im Kino erzählt werden. Aber mir ist dieser Film vielleicht dann doch, ja, wenn ich dann in der Banlieue bin und diese ganzen warmen Farben, wenn ich dann auf einmal in einem Restaurant bin, was auch so mitten in Paris sein könnte, also mir fehlt da doch dann ein bisschen so die realistische Schärfe, der präzise Blick, aber dann guckt man diesen Kindern dann doch wieder so gerne dabei zu, wie sie das alles machen und wie sie dann auf einmal wissen, dass es nicht Wolfgang Amadeus Beethoven heißt, sondern Wolfgang Amadeus Mozart. Also ich bin so hin und her gerissen bei diesem Film, ob er so ein bisschen Augenwischerei ist, man geht da rein, hat seine Pflicht erfüllt, man weiß, dass es das gibt, oder ob er darüber hinaus tatsächlich was erzählt. Anke Lewicke über 2 neue Kinofilme, La Melodie, der Klang von Paris und Kaffee mit Milch und Stress, zu sehen ab morgen.